So, dann kommen wir zum letzten Impulsvortrag, bevor dann die Lightning Talks losgehen. Der letzte Impulsvortrag kommt von Carsten Ehms von Siemens. Und Carsten, du musst verzeihen, aber ich muss es sagen, du hast geklaut, gekupfert, und zwar ganz gut gekupfert. Nämlich einen berühmten Spruch hast du weiterentwickelt: Wie Siemens weiß, was Siemens weiß. Also Gratulation für das Abkupfern. Danke, danke. Ja. Yes. Dankeschön für den netten Empfang. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ich bin seit über 20 Jahren bei Siemens und da im Bereich Wissensmanagement immer wieder mal tätig. Was das immer wieder mal heißt, das werde ich dann zeigen hier anhand der langen, ruhmreichen Geschichte des Themas bei der Siemens AG. Das ist so ein ganz langer Zeitstrahl, müsst ihr jetzt im Detail nicht lesen können, wird auch schwierig werden. Aber in dieser Zeit bin ich natürlich ganz oft mit dem Satz angekündigt worden: Ja, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, hier jetzt der Referent von Siemens. Und in der Regel, wenn man über Wissensmanagement spricht, denke ich, tut man gut daran, sich einen Ausschnitt sozusagen zu suchen, wenn man das referiert. Und so habe ich ja wahrscheinlich über 20 Jahre lang es vermieden, den Wunsch zu erfüllen, jetzt mal zu erzählen, wie Siemens denn Wissensmanagement über 20 Jahre oder über lange Zeit gemacht hat. Weil das einfach dann, entweder ist es Geschichtsfälschung, weil man sich so in der Erinnerung was zusammenreimt, was vielleicht ganz schön gewesen wäre, oder man kann nie vollständig sein, und es bringt dann eigentlich auch den Zuhörern nicht so viel. Naja, und jetzt bin ich gebeten worden vom Simon für diese Veranstaltung, Re-Return Knowledge Management, doch diese Sache mal anzugehen. Wobei der Hinweis war, ja, nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern vielleicht gelingt es, irgendwo mal so einzugreifen in die 20 Jahre, in so ein paar Episoden, die einem nach im Rückblick, ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, sinnvoll erscheinen, die zu teilen, vorzustellen, als Impuls mitzugeben. Das ist der Hintergrund. Und da eignet sich natürlich neben dem Titel, wie Siemens weiß, was Siemens weiß. Also der Originaltitel war eigentlich, wie Siemens wissen kann. Ich habe es dann jetzt mit mir durchgegangen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt sage ich mal, wir wissen, was wir wissen. Und da eignet sich natürlich auch diese Episodenstruktur von Star Wars irgendwie hervorragend, um mal irgendwelche Sachen rauszugreifen und nicht allzu sehr gefordert zu sein, eine Stringenz über 20 Jahre durchzuziehen. Genau, hoffentlich habt ihr etwas Spaß und Vergnügen dabei. Es hat irgendwas mit Wikis zu tun bei uns, nur bei der Recherche. Es gibt Wikipedia, es gibt bei Siemens ein großes Wiki, da kommen wir zum Schluss drauf. Es gibt auch die Wookiepedia. Ja. Ist jemand da, der so richtig Hardcore-Star Wars-Fan ist oder so? Der also alle Episoden kennt und jetzt alle Fehler aufdeckt? Harry, wunderbar. Ich freue mich nachher. Okay, das wird heiter. Genau, also das Wissensmanagement bei Siemens geht tatsächlich bis ins letzte Jahrtausend zurück. Das ist dann hier auch die Episode 1. Und tatsächlich 1995, das war eine Zeit, da war ich noch gar nicht bei der Siemens AG, war der schon genannte befreundete Kollege Manfred Langen in einem Innovationsfeld. Und die Siemens AG hat 1995 unter dem Titel tatsächlich Knowledge Flow Management, die hatten also ihr Schmidt-Zucker gelesen, das Thema in einem sogenannten Innovationsfeld aufgegriffen, begonnen, sich damit zu beschäftigen, also als die erste Literatur rauskam. Und etwas, was ich noch aus dieser Zeit auch von Zeitzeugen zugespielt bekommen habe, ist dann schon so 1999 eine Initiative, ganz klassisch, Miss Yellow, Business Management, 1999. Stehe ich so richtig? Alles gut soweit? Auch wunderbar. Genau, hier also historisch verbürgt, 6. Dezember 1999, mit der Kollege von Miss Yellow at Siemens.de. Das Plakat gibt es auch noch. Das heißt, was wollte man tun? Klassisch gelbe Seiten. Man wollte sozusagen Experten, Expertinnen sichtbar machen. Natürlich seinerzeit musste man ganz schwer die Kollegen motivieren, was einzutragen und so weiter. Also es war extra Arbeit, diese Expertenverzeichnisse zu füllen. Und es hat natürlich, das ist jetzt nur nicht die Wahnsinnsüberraschung, nicht so lange gut funktioniert. So, jetzt, ich wollte immer vermeiden, in diesen Zeitstrahl zurückzuspringen auf den Slides. Das heißt, wer im Stream ist, kann sich jetzt kurz vielleicht einen Screenshot machen. Ach, du hast sowieso schon, ach, alles Service. Also, man sieht hier schon, es so sind auch traditionell, es waren eigentlich immer zwei Grafiken. Ich habe jetzt mal eine draus gemacht. Genau. So. Episode 2, würde ich sagen, im Griff der Consultants. Ja, im Griff der Consultants. Was ist da passiert? Also ungefähr so um Jahr 2000, als ich zu Siemens AG ging, haben wir sehr stark methodisch gearbeitet. Das war genau der Teil eigentlich der Leute, die sich bei der No-Tech auch eben versammelt haben, auch die gar nicht so nur an den Tools interessiert waren, sondern auch an den Methoden und die dann eben, wie es das Simon schon geschildert hat, irgendwo so ein bisschen ihre Heimat verloren hatten. Und aus dieser Zeit ist ein Modell übrig. Das, der eine Teil ist so ein bisschen wie so eine Canvas. Das ist gar nicht so unähnlich. Und das andere war ein Reifemodell. Also wer aus der Softwareentwicklung kommt, wir haben natürlich für alles Reifemodelle und Assessments gemacht. Und ich bin also mit meinen Kollegen durch die Lande gezogen und wir haben geschaut, wie sieht's denn bei dir in Sachen Wissensmanagement so aus? Nicht so ganz unähnlich wie jetzt, was wir im letzten Vortrag gehört haben, vielleicht so ein bisschen technologisch orientierter, genau. Aber im Prinzip haben wir uns angeschaut, wie managst du denn Wissen, auf welcher Reifestufe und waren so ein bisschen auch auf dieser Welle dieser Reifemodelle, die natürlich wie jede Welle auch irgendwann mal abnimmt wieder. Und einen zweiten methodischen Teil, an den ich mich also noch gerne erinnere, den man auch heute noch so verwenden kann, und die Frage vom Harald ging etwas in die Richtung, macht man das denn für alles Wissen? Denn Wissensmanagement tun zu wollen in einer Organisation ist natürlich ehrenwert, aber wie bei allem in der Wirtschaft, man kann sich schlichtweg nicht leisten, das für alles Wissen zu machen, schon gar nicht zu Beginn. Das heißt, man braucht schon irgendwie eine Methode, um festzustellen, welches Wissen relevant ist, welches Wissen heute relevant ist, welches morgen relevant ist und wie es dem Wissen, wie es um das Wissen denn so steht. Wie es dem Wissen so geht, wie es um das Wissen so steht. Und da gibt es ein Verfahren, was am Ende auch so schöne Grafiken auswirft. Also mit dem kann man wirklich viel machen, würde ich sagen, ist etwas, was wir nicht so intensiv genutzt haben, wie wir es hätten können. Joachim, du fragst ja nachher, was wir nicht gemacht haben, das ist schon mal vorweggenommen. Dieses Verfahren hatte, also liefert sehr instruktiv ein Bild, wo man angreifen kann an der Wissensbasis, hat natürlich einen Geburtsfehler, und zwar schaut man sich das Wissen an in den Dimensionen, wie gut ist man, wie ist das Wissen verteilt und inwieweit ist es kodifiziert. Wer sofort den Geburtsfehler findet, dem gebe ich heute Abend ein Bier aus. Okay, wir haben nicht so viel Zeit. Das Bier spare ich mir oder ich gebe es jemand anderem aus. Also die Geburtsfehler ist die Codification. Also dieses Verfahren setzt sozusagen auf die Weitergabe von Wissen über Kodifizierung als Basis und im Grunde hat es damit die Schieflage, wie diese Wissensdatenbank, es hat diese klassische Schieflage, dass Wissen eigentlich ja über Kodifizierung, also über Dokumente weitergegeben werden sollte. Ja. Genau. Das kann man beheben oder heilen, wie die Juristen sagen, habe ich dann gemacht. Dabei sind ein paar Dimensionen dazugekommen, aber hält sich alles noch im überschaubaren Grenzen. Dann hatten wir relativ früh schon in der Episode 2 einen Community Support, hängt ein bisschen auch mit der Einheit zusammen. Hier sieht man so einen Screenshot aus dem Jahr, keine Ahnung, 2002 oder so. Das sahen die Browser noch ein bisschen anders aus. Aber das Konzept nach wie vor sinnvoll, ja, Communities of Practice zu unterstützen in einer Organisation und da ein paar Leute vorzuhalten, wenn es eine größere Organisation ist, die dabei helfen können. Genau, also klassisch kann man bestimmt vieles heute noch verwenden. Worum geht es? Da hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert in 20 Jahren, weshalb das wichtig ist. Wir haben es übrigens auch eben so beschrieben, dass Communities durchaus gegen Reorganisationen auch immunisieren, was dann die Verschiebungen im Wissen angehen kann. Und dann, ungefähr ums Jahr 2000, habe ich jetzt mal genannt, nicht ganz deutsch, the advent of the social, da ist dann schon was passiert, vor allem auch außerhalb der Unternehmen, eben, klar, der Social Software und ist aufgekommen und man hatte plötzlich im Internet das erste Mal bessere Tools, bessere Plattformen als im Unternehmen. Und das war bei der Siemens AG schon der Startpunkt für verschiedene Plattformen. Genau, die also hier durch diese längeren Balken, könnt ihr euch dann nachher mal anschauen, welche Plattformen wie lange existieren, haben. Also war schon so die Idee, dass man mit Plattformen doch sehr viel erreichen kann, gerade in großen Unternehmen. Und diese Plattformen sind bei uns eben eingeführt worden. Da gibt es ein ganz schönes Bild von meinem Fachkollegen Alex Richter. Also aus dem Internet übernimmt man einiges. Manches bleibt sozusagen auch an der Firewall, an diesem Spiegel da hängen, aber doch sehr vieles, heute würde man fast sagen, fast alles, was wir entweder als Privatpersonen uns kaufen können im Internet an Plattform-Services oder was wir auch schon Privatnetzen nutzen, wird auch Firmen angeboten und auch in den Firmen genutzt. Das ist mal so ein Überblick, das ist ein Teil dieser Timelines über diese Plattformen. Man sieht, manche gibt es noch, viele gibt es nicht mehr. Mein persönliches Herzensprojekt war die Blog-Plattform. Das war die erste 2006 bis 2016, sozusagen so das erste Mal, dass jeder Mitarbeiter einfach so im Internet schreiben konnte, ohne dass er einen Führerschein macht oder eine Prüfung machen muss. Und das war doch jetzt ein sehr, sehr spannendes Projekt. Weblogs haben sich da in den Firmen irgendwie nicht so durchgesetzt wie andere Medien, wie die Enterprise Social Networks oder das Micro-Messaging, was Vor- und Nachteile hat. Also wir haben auch ein ESN, Jochen, wir haben auch ein ESN abgeschaltet. Da sozusagen fand ich am kritischsten, dass wir irgendwie diese Information nicht exportiert hatten. Also die Netzwerkinformationen, wenn man es ganz hoch greift, das soziale Kapital oder das soziale Strukturkapital ist damit sozusagen einmal gelöscht worden. Das war vielleicht nicht so schlau. Dann hatten wir eine Plattform, die sehr gut dokumentiert ist, deswegen mache ich es so knapp ich kann. TechnoWeb 2.0, die hatte einen sehr schönen Mechanismus, einen Urgent Request Mechanismus. Man konnte sozusagen eine Frage an Siemens stellen, musste sich vorher nicht drum kümmern, wo man die kategorisiert. Ja, hat die einfach reingeschrieben, hat Vorschläge bekommen und es wurden dann Experten im Konzern über Mail benachrichtigt und konnten diese Frage beantworten. Jetzt sind wir damals sogar sehr aufmerksamkeitsschonend vorgegangen. Wir haben gemerkt, diese Plattform wuchs und wuchs und am Anfang hat man noch alle Mails an alle Mitarbeiter geschickt. Das ging natürlich nicht. Also mussten wir uns was einfallen lassen und haben da, heute würde man sagen, was heißt heute? Es war auch damals ein Recommender-System. Wir haben uns eben eine Software gebaut, die aufgrund von Schlagworten und Textanalyse dann nur noch ein Bruchteil der Mitarbeiter angeschrieben hat und wir konnten sogar beweisen, dass damit die Antwortzeit der Urgent Requests nicht schlechter geworden ist. Gibt es ein Paper von Manfred Langen dazu. Was wir damals, glaube ich, ganz clever gemacht hatten, also die Plattform ist 2008, stimmt doch gar nicht, das muss ich selber nachschauen, wann TechnoWeb bereitgestellt wurde, 2010 ungefähr, ja, damit ihr so ein bisschen Gefühl habt. 2010, da hatten wir auch schon 10 Jahre Wissensmanagement-Erfahrung, da haben wir uns gedacht, wir werden die ganze Zeit ja immer gefragt, was bringt denn das Wissensmanagement in Geld, was bringt das in Geld? Das müssen wir noch irgendwie mal, diese ständigen Fragen müssen wir mal aufhören. Und dann haben wir relativ einfach einen Schieberegel eingebaut, weiß nicht, ob man das erkennen kann, also der Business Impact, ne, ist jetzt nicht, was vielleicht netto am Ende dann in der Bilanz steht, aber der Business Impact, also was ist es für Siemens wert, wenn du diese Frage beantwortet bekommst? Der Klassiker sozusagen im Vertrieb, da wäre es dann erstmal Umsatz. Ne? Ich bin mir sicher, wir kriegen dann den Auftrag und geht um, keine Ahnung, 50.000, 250.000, 1 Million. Bei 1 Million war übrigens Schluss sozusagen. Also man hat diesen Schieberegler da eingestellt. Genau, das sind jetzt so Marketing-Slides aus der Zeit, aber durchaus fundiert. Sieben Antworten ungefähr in den ersten 35 Minuten, 90% bekommen Hilfe. Genau, und nach 7 Jahren haben wir also festgestellt, dass dieser Business Impact jetzt nicht unbedingt netto und bilanzwirksam, aber ungefähr 170 Millionen war in der Summe. Dann gibt es natürlich den Hinweis, das ist alles so tendenziell etwas überschätzt. Gibt es auch Gründe, wir haben uns das sehr genau angeschaut, dass das eher nicht so ist. Also es, wenn man sich die Verteilung anschaut, kommt man durchaus den Eindruck, dass die Mitarbeiter und die Kollegen das sehr, sehr realistisch eingeschätzt haben. Also das war Technoweb und im Prinzip kann man das heute immer noch machen, wenn man die Daten aus den Systemen nicht wegschmeißt und die Systeme als Datenquellen eben nutzt, um festzustellen, wer ist Experte für was. Gibt es auch eine Firma, die das kommerziell anbietet aus der Schweiz. Wir haben das damals gemacht mit Software eines sehr, sehr fähigen Doktoranden von uns und der Witz war, wir haben sozusagen die Metadaten, mit denen wir das gemacht haben, haben wir nicht nur aus einer Plattform geholt, nicht nur aus dem Technoweb selbst, sondern haben unsere Wiki-Plattform und die Blog-Plattform auch genutzt als Datenquellen dafür. So, Episode 4, Aufstieg der Wikisphere. Das ist jetzt nun die Plattform, die es mit am längsten gibt bei der Siemens AG. Eine Wiki-Plattform, die 2008 so im Nachgang eigentlich der Blog-Plattform, jetzt haben wir Weblogs gemacht, da brauchen wir, glaube ich, auch noch Wikis, live gegangen ist. Und ja, die, glaube ich, mittlerweile die Frage eben beantwortet. Also über diese Plattform kriegt man ganz gut mit, was Siemens weiß. Ja. Und jetzt gehe ich auf ein, zwei Besonderheiten ein, die eben, das ist das Wiki von anderen Wikis und von anderen Plattformen auch unterscheidet. Und zwar haben wir uns damals 2008 entschieden, weil wir ein ganz kleines Team waren, sind immer noch ein relativ kleines Team für die ganze Siemens AG. Wenn jetzt da jeder kommt und der möchte so einen Space haben, also es ist so wie Teams, ne, man kann, oder wie SharePoint, man hat dann so einen Space, der Space ist dann so geschlossen und ich kann dann Leute zulassen. Und wir dachten, ja, wie sollen wir das denn jetzt irgendwie managen? Da rufen dann ständig Kollegen an, die wollen dann berechtigterweise in den Space, manche auch nicht. So, wie soll das denn gehen? Das kann gar nicht funktionieren. Also machen wir es doch anders. Wir bieten einen Bereich an, der ist Englisch, wir bieten einen Bereich an, der ist Deutsch. Und später kam noch einer dazu für weitere Sprachen und das ist es dann eben. Und alles, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber alles, was man an Strukturierung macht, also dass ich sage, mein Wiki-Bereich ist über Qualitätsmanagement, meiner ist über Geschäftsprozessmanagement, hier geht es um einen Schaltschrank, eine Steuerung, was auch immer. Das könnt ihr schon machen, ihr kriegt so euren eigenen Bereich in Suche, aber es ist eben open per default, es ist für alle offen und es kann sogar nach wie vor jeder in diesem Wiki nicht nur lesen, sondern auch schreiben, es kann auch jeder alle Statistiken einsehen, also sehr, sehr einfache Struktur, das haben wir 2008 eingeführt und natürlich gibt es ein paar Kollegen und Kolleginnen, die sagen, naja, dann ist das nichts für mich, ja, ich brauche einen geschlossenen Space, da haben wir mittlerweile auch Lösungen, aber dadurch, dass diese Plattform eben von Haus aus offen war und auf maximale Transparenz ausgelegt war, haben wir auch, ist sie sehr einfach, ist sehr gut integrieren, konnte man sehr gut in andere Systeme integrieren, in die Suche insbesondere. Und dadurch haben wir ganz, ganz viele Themen und Mitarbeiter in eine Plattform bekommen, wenn die von Anfang sozusagen geschlossen wäre oder geschlossen gewesen wäre, was die Informationsbereiche angeht, hätte es keine Quervernetzung, nichts gegeben. Das hat mich sehr gefreut. Das war jetzt nicht irgendwie vorbereitet. Ein Kollege wurde gefragt, ob denn das Wiki auch für seinen Use Case was taucht. Und er hat gesagt, I think the Wiki is great for your use case. It is the only tool which survived over 12 years of tool changes. It's very reliable, easy to use and powerful. Perfect for agile product development in collaborations. Sowas freut einen natürlich dann, insbesondere wenn man mit quasi wenig Marketingbudget seinen Service betreibt. Noch einmal zu den Metriken. Das ist jetzt wirklich das Wiki von 2008 bis 2021 ist es. Hat sich jetzt auch nicht so viel an der Darstellung. Und die wichtigste Metrik sind eben die Seiten, die aktualisiert worden sind. Ja. Und da sieht man schon irgendwie, dass es mit den Episoden so hinhaut, so 2013, 2014. geht es doch wesentlich steiler nach oben. Aber wir haben natürlich auch, sagen die ersten, was sind es denn, die ersten 6 Jahre schon auch einen Nutzen gebracht, aber nicht davon sprechen können, dass wir mehr oder minder 100% Adoption haben auf der Plattform. Also wir haben im Prinzip Mitarbeiter drauf. Man braucht die auch teilweise gar nicht fragen. Warst schon mal auf dem Wiki, dann sagen die nämlich, nö, war ich nicht, kenne ich nicht. Ja, Wiki, was ist das? Ja, warst du schon mal auf den Seiten von, ach ja, klar, da schlage ich die ganze Zeit nach. Also Vorsicht immer, ich bin ja studierter Psychologe und damit auch ein bisschen auch Sozialwissenschaftler, Vorsicht immer mit diesen Umfragen und Mitarbeiter zu fragen. So, man braucht schon noch ein paar Verhaltensdaten auch. Ja, also da kann man sich schnell mal irren. Hätten wir nur gefragt, warst du schon mal auf dem Wiki? Jetzt nicht so gut ausgesehen. Und die Plattform ist eben jetzt ohne Zwang eingeführt worden. Also niemand hat gesagt, du musst dieses Wiki jetzt nutzen für die und die Inhalte. Gab da sozusagen eben, wir hatten es heute schon ein paar Mal, es ist ein Angebot gewesen, was funktioniert hat, aufgrund seiner einfachen Struktur, denke ich, und aufgrund eben der Tatsache, dass es nicht Close by Default ist und man dann nach einiger Zeit mit lauter so Close Spaces daherkommt, sondern in dem sozusagen Offenheit und Transparenz einfach gesetzt war, in diesem Bereich zumindest. Sicherlich groß genug, um eben Mitarbeiter zu vernetzen. Was jetzt Enterprise Social Networks angeht, natürlich nicht so gut, weil die Personen nicht so wichtig, nicht so sichtbar sind auf Wiki-Seiten, aber die Information ist da und wir zeigen die auch tatsächlich an. Wir machen 2 Sachen anders als das Basisprodukt von der Firma Atlassian. A, wir haben die Tags, die Schlagworte, zeigen wir weiter oben an, damit überhaupt jemand denkt, ach, da kann ich ja Schlagworte vergeben, das ist vielleicht ganz sinnvoll, und haben die nicht da unten auf der Seite. Die Seiten sind teilweise sehr lang. Und die 2. Änderung ist, wir zeigen auch die Köpfe und die Menschen an, die an dieser Seite mitgearbeitet haben. Die Daten sind da. Ich kann aus dem Wiki genauso im Grunde diese Netzwerke, wie ich es beschrieben habe, in dem Technoweb, das nicht mehr existiert, wieder rauslesen und bilden. Funktioniert vielleicht ein bisschen anders als in einem Blogging-Service oder Microblogging oder Enterprise Social Network, aber die Information ist da. Und das würden wir, glaube ich, so auch wieder machen. Also da kämpfen wir auch und sagen, da oben ist kein Platz, aber die Tags müssen hoch und die Leute müssen sichtbar sein. So, da ist schon ein Pferdchen. Joachim nickt. Ich dachte, ich habe 1,5 Stunden, wenn ich so in den Plan schaue, aber das war nicht. Okay, also haben wir es erfunden? Nein, wir haben es nicht erfunden. Bei der Recherche für diesen für den Vortrag habe ich tatsächlich ja nochmal Wissensmanagement-Modelle rausgesucht. Die könnt ihr dann morgen an dem Wissensmanagement-Assembly auch anschauen. Der Andreas Matern von der Gesellschaft für Wissensmanagement kommt auch noch. Wir haben ganz viele Modelle, können wir ganz viel diskutieren. Sehr interessant ist, das ist von Onaka noch, bevor er sein Spiralmodell des Wissensmanagements publiziert hat. Er spricht von einer Hypertext-Organisation und er sagt, wir brauchen eine High Accessibility to Knowledge Bases by Individual Members. Also man hätte 1994 ernst genommen gesagt, High Accessibility, wir machen das Zeug alles auf, Open by Default. Nochmal auf den Onaka gehört. Das Seki-Modell hat ja so seine Probleme, aber das hier ist super, die Hypertext-Organisation. Also lohnt sich auf alle Fälle nochmal reinzuschauen. Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Das überlasse ich es euch und den Gesprächen nachher, was das Imperium ist, welche Dark Patterns. Die Rückkehr der Wissensmanager, da gehen wir schnell drüber. Man muss sich anschauen, wie Organisationen aussehen in Zukunft, nicht nur wie die Systeme ausschauen und was die Menschen können. Selbstorganisation setzt schlichtweg Transparenz voraus, sonst geht es nicht, sonst brauche ich immer jemanden, der eigentlich alles weiß. Und wir haben durchaus auch gehört, dass es hier ja darum geht, aus der Vergangenheit zu lernen und das Wissen aufeinander aufbaut. Das wird, glaube ich, eine der Herausforderungen in der Zukunft, weil gerade mit diesen eher so stromorientierten Messages, da machen wir was eher digitalisierte Sprache ist. Und es wird spannend zu sehen, wie weit diese Idee des nacheinander aufbauenden Wissens noch trägt, also so eine klassische, eher wissensbasierte Kultur. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Ganz viel steckt auch in Unternehmen jetzt in so flüchtiger Kommunikation. Und wenn ich kein Medium habe, was eine gewisse Struktur hat, wird dieser schrittweise Wissensaufbau zur Herausforderung. Ja, ich träume davon, dass man Organisationen hat, die so wie manche Programmiersprachen non-blocking sind. Also, dass man nicht sozusagen warten muss. Da ist eine Menge zu holen. In der Softwareentwicklung in agilen Teams versucht man das. Ich habe das Wort Kultur vermieden in dem Vortrag. Ich würde sagen, Kulturveränderung schwierige, auf jeden Fall träge Sache, aber man kann sehr gut durch Gestaltung von Technologie und Räumen im weitesten Sinne auf das Verhalten und damit langfristig auch auf die Kultur einwirken. So ein bisschen habe ich euch strapaziert und ich schon der vierte Vortrag. Also vielen, vielen Dank dann nochmal ganz besonders für eure Aufmerksamkeit, dass ihr noch durchgekämpft habt. Danke, Carsten. Wir stehen jetzt zwischen der Pause, aber vielleicht zwei, drei Punkte, was ich jetzt gelernt habe, und du schüttelst den Kopf oder nicht, wenn ich was Richtiges gelernt habe. Geschlossene Fragen. Also, ich habe extra überzogen, dass ich dachte, hier kommen keine Fragen mehr von dir. Also der erste Punkt, was ich gelernt habe, ist, dass kein Tool ewig lebt, so hübsch das ist, so spannend ist, so inhaltsreich, so begeistert, so viel Paper man drüber schreiben kann. Kein Tool lebt ewig, sondern die haben eine relativ kurze Lebensdauer. Jein, also manche leben doch schon ganz schön lang. SharePoint gab es auch 2005, da habe ich angefangen, die Community der Wissensmanager zu moderieren. Da ging es gerade so los, die verschenken das, das gibt es jetzt umsonst. Mhm. Das gibt es natürlich nichts umsonst. Aber also manche Tools gibt es natürlich schon sehr lang, aber so nach 15 Jahren wird es echt, kommt so ein Punkt, wo es kritisch wird, auch von der Softwarearchitektur und so. Ist ja auch egal, Hauptsache man kriegt die Daten raus. Mhm. Und manchmal erneuern sich natürlich auch Softwarepakete vom Design her. Das Zweite, was mir beim Wiki aufgefallen ist, nicht zu früh aufgeben, weil die ersten Jahre lief das ja langsam los, und wenn jemand kritisch drauf schaut, sagt, nach zwei, drei Jahren passiert immer noch nichts, schaut man das Ding ab. Also man braucht Durchhaltevermögen, oder? Das ist so, aber man hätte natürlich in den ersten Jahren die Skala anders gewählt. Das heißt, dass es so ein Riesenerfolg wird, das hat man natürlich nicht gewusst. Ja? Das heißt, wir hatten schon relevant Traffic und relevant Seiten auch drauf. Klar, jetzt im Rückblick, wenn man sieht, wo sie jetzt ist, gebe ich dir völlig recht. Ja. Wenn man dein Bild anschaut, das sind, also das klasse Bild, wo wirklich mal die ganzen Aktivitäten, die man über die Jahrzehnte jetzt von Siemens gehört hat, zusammengeschrieben sind. Am Anfang ist es ja sehr kurz getaktet da drin. Aber das heißt eigentlich, wenn man eine große Idee in einem Unternehmen, in einem größeren Unternehmen umsetzen möchte, lohnt es sich nicht, alle Eier in das gleiche Korb zu legen, sondern sollte schon mehrere Dinge mal ausprobieren. Oh, wenn man das jetzt so umdeuten kann, das ist ja sozusagen, du beschreibst was ist und jetzt sagst du, dann mache ich die Regel draus. Also zumindest ist, wie schon gesagt wurde, Wissensmanagement interdisziplinär. Also man soll bestimmt verschiedene Sachen ausprobieren. Und natürlich ist es eine Transformation. Es ist, hat der Simon ja gesagt, es ist kein Projekt, es ist nicht eingeführt, es ist keine Plattform. Es geht letztlich um eine Transformation zu einer Wissensökonomie, aus einer Ökonomie, die ihre Konzepte 100 lang entwickelt hat im Management, wo es eher um Material geht, was man irgendwie anfassen, rumschieben kann, da verhält sich sozusagen das Immaterielle eben anders, das ist eine Transformation und die wird auch noch weitergehen. Und insofern wird Wissensmanagement bestimmt noch, in 10 Jahren haben wir das Re, so wie das fällt mir gerade ein, beim Mailer kommt es ja. Mail, ihr erinnert euch, die Antwort Re. Ja, also das ist eine Transformation und die wird und die soll und die muss auch weitergehen. Ja. Und insofern ist super, dass es die Plattform für solche methodische und solche Fragen hier weitergibt und die nicht mit der Notech untergegangen ist. Prima, Dankeschön.